wenn du den ganzen Unterricht verpennst. Träum von den Kopfkrachern. Wenn du allein zu Hause sitzt und flennst, trösten die Kopfkracher. Wenn du Probleme stets beim Namen nennst, dann sag jetzt Kopfkracher. Wenn du enttäuscht an deine Liebe denkst, denk an die Kopfkracher. Wir sind die Kopfkracher. Von der CSU abgrenzt, komm zu den Kopfkrachern. Wenn du die guten Sänger nicht mehr kennst, höre die Kopfkrachern. Bist du neidisch auf Gott und seinen Benz, preise die Kopfkrachern. Wenn du vor Mördern um dein Leben rennst, lauf zu den Kopfkrachern. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, dann ist ja genau das, was wir nicht wollen. Ich dachte mir, wir werden scheiße.